Ja, also ich laufe jetzt nun seit einigen Wochen oder seit gut 800 Kilometer diese alte deutsch-deutsche Grenze entlang und den Kolonnenweg im Großen und Ganzen, so er denn noch liegt. Und nun lerne ich immer neue Namen, dass das nun kein Todesstreifen mehr ist, sondern dass das das grüne Band ist oder ein Lebensstreifen oder eine Biotopkette. Wie soll ich es denn nun nennen? Vom Prinzip her ist das Grüne Band der längste Biotopverbund Europas. Also wir betrachten ja hier bei der Siemann-Stiftung eigentlich erstmal das bundesweite Grüne Band, aber natürlich gibt es auch europäische Bemühungen, den sogenannten European Green Belt, der sich über 8.500 Kilometern vom Eismeer bis auf den Balkan runter erstreckt. Und der hat vom Prinzip her dieselben Wirkungsweisen für den Naturschutz wie das deutsche Grüne Band auch. Das heißt, das grüne Band im eigentlichen Sinne, also die ehemaligen Grenzsicherungsanlagen zur DDR hier in Deutschland, sind an sich eine lineare Verbindung, die immer wieder, und deswegen spricht man auch von einer Perlenkette, größere und kleinräumigere, sehr wertvolle Naturschutzbereiche entlang dieses eisenernen Vorhangs miteinander verbindet. Dann ist es ja doch in gewisser Weise tröstlich, dass die Natur sich ihr Gebiet schneller zurückholt, als wir das eine Zeit lang befürchtet haben. Das ist ja gerade der große Hintergrund des Grünen Bandes. Wenn man sich die DDR-Grenze früher mal betrachtet hat, dann war das ja mehr oder weniger ein öder Streifen, der relativ schnell nach der Wende sich wieder begrünt hat. Stellenweise dort, wo die Bedingungen gegeben waren, konnte sich sehr schnell eine Waldsukzession einfinden. An anderen Stellen gab es sehr schnell auch engagierte Naturschützer, die dort Landschaftswege zum Beispiel mit Schafen und Ziegen oder mit Rindern betrieben haben, um halt auch wertvolle Offenlandbereiche mit in der Form zu pflegen. Zum Abschluss noch was ganz Persönliches. Ich lese immer so gerne diese Schilder, die ja unterschiedlich häufig aufgestellt werden, je nachdem, durch welche Gegenden ich laufe. Und ich lerne da ja unglaubliche Namen für Pflanzen, Kräuter und Tiere, von denen ich nie was gehört habe. Was sind Ihre liebsten Pflanzen und Ihre Lieblingstiere? Ich muss gestehen, dass ich natürlich schon ein bisschen auf die Charakterarten des Grünen Bandes, ja, stehe, kann man sagen. Und das sind vor allen Dingen die beiden Würgerarten, die wir hier in Deutschland noch haben. Der Raubwürger als vom Aussterben bedrohte Art, der diese halboffenen Areale hervorragend nutzen kann für Brut und natürlich auch für Jagd. Und der Neuntöter, der dürfte ja schon etwas bekannter sein, ist auch etwas häufiger, der auch diese offenen und Heckenstrukturen bevorzugt. Dazu haben wir im weiteren Bereich der Singvögel noch das Braunkehlchen und das Schwarzkehlchen, die so parallele Lebensräume vergleichbar mit den Würgerarten benutzen. Wir haben hier, wenn man das grüne Band nun ein bisschen aufweitet, allerdings auch noch ein paar Tierarten, die sehr spannend sind. Vor allen Dingen hier im Eichsfeld in die Fließgewässersysteme wandert langsam von Norden bzw. auch von Osten her der Fischotter wieder ein. Und wir haben in den an das Grüne Band angrenzenden Waldgebieten auch mehrere Paare des Schwarzstorchs. Jetzt sind wir hier im Gebiet zwischen Südharz und Hainich und das ist bundesweit eines der Hauptverbreitungsgebiete eines sehr, sehr heimlichen Jägers, der manchmal in Vergessenheit gerät, und zwar der Wildkatze. Das würde ich sagen, sind so wirklich die Highlightarten. Danke. Bitteschön.